Einheit 13. C. Übung 2b. Die IT-Hotline, Anita Thomas. Wie kann ich Ihnen helfen? Guten Tag, Viktor Dobre hier. Ich habe ein Problem. Ich habe einen neuen Netzwerkdrucker, aber ich kann ihn weder installieren, noch druckt er. Wie heißt Ihr Drucker? Das ist der ProPrinter 3000A. Verstehe. Vielleicht ist der Drucker an Ihrem Rechner noch nicht installiert. Klicken Sie zuerst auf Start. Habe ich gemacht. Gut. Jetzt klicken Sie auf Einstellungen und dann auf Geräte. Jetzt müssten Sie an Ihrem Bildschirm unter Drucker Ihren Drucker ProPrinter 3000A sehen. Nein, leider nicht. Dann muss der Drucker noch hinzugefügt werden. Wählen Sie Drucker hinzufügen mit einem Doppelklick aus. Warten Sie, bis der Drucker gefunden wird. Ah, jetzt sehe ich ganz viele Drucker. Sehr gut. Klicken Sie jetzt auf den ProPrinter 3000A und wählen Sie dann Gerät hinzufügen aus. Jetzt müssten Sie drucken können. Super. Vielen Dank für Ihre Hilfe.